Pflichten dunste doch das Land. Tau meine Krone, Nebel das Gewand, Wegweiser in mir, meine führte mich an einer Erdkluftrand, in deren Tiefen brütete der Tod. Aus deren Tiefe schöpfte das Elend, Schmerzen, Hand um Hand. leisen Atem deutlich geht. Gott ist des Sinnes mild, ganz in die Welt getaucht, worin er verglüht, seinen Atem aushaucht und das große unserer offenen Brust. Wir schwimmen armbreit in die lieben Guss. Goldstrom der Lust. Worin wir müssen sein in deinen Tod sterben. Ertrinken als in Wein. Nun gib uns deine Hand. Wir uns um süßen Tod und der Wesen sehr, der Todespreis und Wesenstrom und alle Seelen sehr. Woo!